Katharina will immer noch mal, wenn am Sonntagabend sie doch Musik spielt. Ein Liedel, Liedel, ein Liedel, Liedel, doch. Rum macht der alte Brumm aus dem Takt, ein Lied, das alle Herzen gleich packt. Die Klarinette fällt ein, bläst das Dorfschneiderlein. Doch kriegst du dazu, das hört in ihrem Stall eine Kuh. Denn der Ochse hat gebrüllt und ganz viel. Am Sonntagabend die Dorfmusik spielt. Ein Liedel, Liedel, ein Liedel, Liedel und so. Jedes kleine Mädel die Liebe gleich fühlt. Ein Liedel, Liedel, ein Liedel, Liedel und so. Und der lange Jochen schiebt immer durch den Saal, denn die Katharina will immer noch mal, wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt. Ein Liedel, Liedel, ein Liedel, Liedel, doch, ja, hey! Morgen schon laut dreht der Hahn.